Danksagen und Ermessen, wie viel Heil verloren geht. Wenn wir nicht zu ihm uns wenden und ihn suchen im Gebet,